Endzeit-Szenario. Ihr findet eine Konserve ohne Banderole. Sie ist offenbar noch dicht verschlossen, aber wissen, was drin ist, könnt ihr nicht. Würdet ihr sie öffnen? Falls nein, schaltet jetzt aus und wartet auf die nächste. Falls ja, würdet ihr euch beschweren, wenn der Inhalt nicht schmeckt? Falls ja, schaltet jetzt aus und wartet auf die nächste. Falls nein, selbst schuld. Serviette, Grütze und Hallo hier aus dem Produktionskeller des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 184, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Die heutige Konserve ist wie gewohnt alles und nichts, jedoch kein Spezial, kein mit Schaf und definitiv keine 2,5 Stunden lang. Zugegeben, die letzte Konserve hätte man sicherlich noch kürzer fassen können, aber ohne gewisse Längen wäre der dosale Leidensweg der zwei alten Silberrücken nicht adäquat vermittelt worden. Etwas mehr als 8 Stunden Audio über 92 Kilometer Fahrstrecke. Die Owner veranschlagten übrigens um 45 Kilometer. Tja nun. Ökologisch betrachtet war es ein Desaster. 2 Autos wurden in die Niederlande bewegt, das heißt insgesamt 1000 Kilometer, plus die Fahrt ans Meer, 200 Kilometer, plus der Nachtcache, also zusammengefasst rund 1300 Autokilometer. Hinzu kommen mögliche nächtliche Wildbeunruhigungen durch Lärm und Licht, nebst verschiedener Tötungsdelikte an Amphibien und Insekten, die sich in Tümpeln und der Atmosphäre sicher wähnten. In der Nacht, in der Dunkelheit. Glücklicherweise hatten wir ungeachtet des Nachtcaches tagsüber noch diverse Caches in der Umgebung gefunden, sodass das Gewissen letztendlich etwas weniger schlecht ist als prognostiziert. Und warum habt ihr es dann getan? Dumme Frage. Um mit Freunden zusammen Zeit zu verbringen und Spaß zu haben, selbstverständlich. Die einen fahren ein Wochenende zum Skifahren, die anderen aus Liebe nach Paris und wieder welche nach Domburg, um die Seele am Strand baumeln zu lassen. Oder nach Roermond ins Outlet. Es macht keinen wirklichen Unterschied, da die Welt ohnehin bei Zeiten untergeht. Aus Menschensicht zumindest. Ob mit, an oder durch KI, Klimawandel oder Krieg wird sich zeigen. Definitiv jedoch durch Mensch. Der menschgemachte Menschenuntergang. Das hat doch was Philosophisches, wenn man genauer drüber nachdenkt. Vielleicht sollte ich noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Oder eine Magnolie. Um in diesem Zusammenhang nochmal auf die Insekten zurückzukommen, es gibt viel weniger als früher, wie wir schon mit Flutlicht im Niederland feststellen mussten. Auch zum Glück dort, denn wenn die Niederlande demnächst in den schmelzeisbedingten Fluten versinken, muss da ja ohnehin nichts mehr bestäubt werden und bis hierhin fliegen deren Insekten mutmaßlich nicht. Es sei denn, sie werden geflogen als blinde Passagiere im Radkasten eines Flugzeugs wie diese fremdländischen Neozoen. Laut Wikipedia waren es 2008 bereits 553 Arten allein an Insekten, von denen 115 Arten bereits etabliert und 185 noch nicht etabliert waren. Und 2008 ist lange her. Damals entbundene Kinder dürfen jetzt schon quasi die 45 Stundenkilometer Blechmobile fahren und wählen. Das muss man sich mal vorstellen. Die fahren nächstes Jahr möglicherweise begleitet Papas Dodge und in 2 Jahren alleine eine auf 250 Stundenkilometer abgeriegelte Sportkarosse. Dies entweder links auf der Autobahn oder auf irgendeiner innerstädtischen Protzmeile, weil sich die Ferengi-Fraktion gegen den Schadstoffausstoß stellt. Ob bekifft in 15 Bundesländern oder unbekifft, dafür nach einer halben in Söderland, wird sich allerdings erst zeigen müssen. Definitiv aber schneller als 130, denn an eine Limitierung der Höchstgeschwindigkeit ist in Deutschland nur zu denken. Kommen wird sie aber wohl nicht, solange lobbyierte Ferengis unkontrolliert lieber schlecht als nicht regieren dürfen. Und Sektorziele verfehlen, auf Teufel komm raus. Was soll schon passieren? Im Zweifelsfall kann man ja nachher immer noch Berater werden. Es ist kompliziert. Trotzdem habe ich erkannt, mangels Möglichkeiten daran nichts ändern zu können. Ideologische Selbstkasteiung für eine überaus fragwürdige Utopie erscheint als vergebliche Liebesmüh. Da halte ich es wie Mulder. I want to believe. Ja, wirklich, wenngleich in der klimatischen Realität die Hoffnung bereits verstarb. Neulich las ich, wir lebten in einer Simulation. Eine Vorstellung, die nicht wirklich abwegig ist. Tatsächlich werden uns medial immer mehr aufgebauschte Unwichtigkeiten präsentiert, um von den Elefanten im Raum abzulenken. Und was soll ich sagen, es funktioniert. Mangelnder Transparenz und Fake News sei Dank. Die Matrix. Und nun weiß ich auch nicht. Egal. Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Muss ich zum Glück nicht, weil ich stattdessen auf mein ausgeprägtes Bauchgefühl zurückgreifen kann. Praktisch. Wer hat, der hat, zumal der Bauch ja nicht ohne Grund als zweites Gehirn des Menschen bezeichnet wird. Wegen des enterischen Nervensystems, ENS. Dieses Bauchhirn kommuniziert mit dem Gehirn, also dem Kopfhirn, über die sogenannte Darm-Hirn-Achse und sagt ihm Dinge wie: Ich bin satt. Mir geht's supi. Oder: Boah, das ist so lecker, ignorier das satt und leg nochmal auf. Aber auch: Diesem Menschen vertraue ich. Oder: Ui, dieser Mensch wäre ein brauchbares Pendant zur Reproduktion, grab mal an. Auch regelt es Stuhlgang und nimmt unter anderem auf die Immunabwehr Einfluss. Insgesamt fließen darum mehr Informationen vom Bauch zum Hirn als andersrum. Der Knaller, oder? Das ist der Grund, warum ich Aussagen von freiwillig zu dürren Menschen immer hinterfrage. Ja, er ist groß und kann sehr überzeugend sein. Mein Bauch. Und er hat oft Langeweile, weil man ja im Alter nicht mehr so viel essen soll, weil die Verwertung schlechter ist. Weil der Körper schließlich nicht mehr so viele neue Zellen produzieren muss, damit man altersgemäß ausschaut. Deshalb hat der Bauch mutmaßlich mehr Zeit, über andere Dinge nachzudenken, worauf wohl auch der Spruch basiert, dass mit dem Alter die Weisheit kommt. Aber Achtung, nicht bei allen. Und wenn dann noch ein Wurm, ein Pilz, Viren oder Bakterien über den Darm das Gehirn hacken, das heißt übernehmen, kann es kritisch werden. Bekanntermaßen wachsen zum Beispiel parasitäre Pilze auf Ameisen und manipulieren das Verhalten der Wirtskörper. Viren manipulieren das Erbgut des Schwammspinners und wer weiß, was wir alles noch nicht wissen. Und dann lassen sich Menschen mit voller Absicht mit einem Bandwurm infizieren, um abzunehmen. Den bringen sie nach Erfolg mit einem Entwurmungsmittel um und scheiden ihn aus. Sofern er den Menschen nicht vorher übernommen hat und das verhindert. Ein Bandwurm. Willkommen in der gelebten Obsoleszenz der Menschheit. Da habe ich nicht mehr viel Hoffnung. Wie gesagt, ich will ja glauben. Aber da ist derzeit nichts, was diesen Glauben festigen oder gar begründen könnte. Aber bevor mir jetzt die Fraktion der unsichtbaren Freunde die Tür einrennt. Ja, vielleicht gibt es tatsächlich einen Gott. Denn wir steuern auf die seit gut 2000 Jahren prognostizierte Apokalypse zu. Erst kamen die apokalyptischen Kriegstreiber und in Kürze betritt der Posaunenchor die Bühne. Wie war das noch? Erste Posaune, das Land verbrennt, Klima, Hitze, Krieg, dies, das. Zweite Posaune, ein brennender Berg fällt ins Meer, also die phlegräischen Felder gehen hoch. Dritte Posaune, das Wasser wird vergiftet, denn giftige Asche fällt vom Himmel und die bereits Verendeten sickern in den Boden ein. Vierte Posaune. Es wird dunkel. Logisch wegen der Asche. Es brennt ja alles. Vielleicht auch wegen des nuklearen Winters. Aber das ist noch nicht ganz raus. Fünfte Posaune. Die Heuschreckenplage kommt. Das ist eigentlich das Quasi-Synonym für alle Insekten. Denn am Schluss bleiben, wie schon seit Anbeginn der Zeit, die Insekten übrig. Irgendwann klart der Himmel auf. Ende der Geschichte. Naja, vielleicht nicht ganz. Vielleicht werden ja Menschen überlebt haben. Aber die haben ja nix und falls doch mutmaßlich nicht lange. Danach Restart. Ein paar Jahrzehnte gehen ins Land und dann erinnern sich die Neosteinzeitler nur noch aus Mythen und Legenden an die Zeit vor und nach der Apokalypse. Ein paar Jahrtausende später. Die Menschheit hat sich vermehrt, gearbeitet und steht wieder da, wo wir jetzt stehen, denn sie haben gelernt. Aus der Natur, aber wie immer nix aus der Geschichte. Jetzt ratet. Genau. Restart. Vielleicht kommt es so, vielleicht auch ganz anders. Was weiß ich schon? Ist auch völlig egal. Ich weiß ja nicht mal, wo ich in dieser Geschichte überhaupt vorkäme. Allerdings kenne ich das hier und jetzt. Darin lebe ich und das, wie ich für meine kommenden letzten Jahre beschlossen habe, voll und ganz. Denn von einer Sache bin ich überzeugt. Ich bin hier und jetzt, weil die Vergangenheit exakt genau so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist. Falls dem so ist, hat und wird jede meiner Handlungen auf die Zukunft Einfluss nehmen. Dumm nur, dass ich nicht weiß, ob mein Tun A jemals von Relevanz ist und B, falls ja, für wie lange? Kauf dir ein Elektroauto, sagen sie, um den Klimawandel abzumildern. Warum soll ich mir ein Elektroauto kaufen, wenn mein derzeitiger Verbrenner dann irgendwo im Ausland weiterfährt? Dann fahr halt mit dem Fahrrad! Was soll das bringen? Nach einem Kilometer schwitze ich wie ein Schwein und muss duschen. Die Energie muss auch erstmal irgendwo herkommen. Aber wir müssen die Klimaziele erreichen, sagen sie und bauen weiter Verbrenner. Und besteuern Flugbenzin nicht, damit Fliegen billig bleibt. Und verhindern ein Tempolimit, damit sportliche Verbrenner attraktiv bleiben. Und führen keine Pkw-Maut ein, damit auch für das Ausland das Spritverbrennen auf deutschen Autobahnen attraktiv bleibt. Und auf den Rennstrecken. Dafür soll ich mich also einschränken. Und dann zündet ein Kriegstreiber ein Land an und andernorts zukünftige Palmölplantagenbetreiber Urwälder. Das Palmöl kann dann in den Sprit für die Verbrenner, also die einfachen Eingeschränkten. In die sportlichen nicht. Da kommt alles ab 98 Oktan rein. Die OPEC lässt grüßen, also die, die bei der Erdölförderung das Gas direkt abfackeln. Sofern ein Kriegstreiber nicht gleich die ganze Quelle anzündet. Dafür soll ich mich also einschränken. Und für die, die mit Holz heizen. CO2-neutral. Was es meines Erachtens auch wäre, wenn das Verheizen des Baumes so lange dauern würde wie das Wachsen. Tut es aber nicht. Dafür atmen wir dann Feinstaub ein. Wenigstens das. Obwohl das ja nicht so gesund sein soll, aber hey. Und dann haben wir diese Brachflächen und dadurch heizt sich der Boden auf und das Wasser verdunstet und dann gibt es irgendwann irgendwo Sturzfluten, weil es regnet und regnet, aber die Wolken mangels Jetstreams nicht weiterziehen. Ich soll dann meinen Wasserverbrauch einschränken, darf meinen Garten nicht gießen, weshalb der verdorrt und austrocknet, weil er das Wasser verliert und deshalb der Grundwasserspiegel sinkt und die Industrie nicht mehr ausreichend kühlen Prozesswasser aus dem Boden pumpen kann. Dafür soll ich mich also einschränken. Und darf nicht mehr duschen, falls ich mit dem Fahrrad durch die Hitze der baumlosen Tundren Deutschlands zur Arbeit fahre, während mich Fahrende voll klimatisierter Sportwaren lächelnd in Staubwolken hüllen, sofern sie mich nicht direkt überfahren. Aus Rücksicht auf kommende Generationen nur noch eingeschränkt leben. Ja, träumt weiter. Das haben die Menschen noch nie gemacht und werden es ungeachtet ideologischer Einzelpersonen auch nicht tun. Erst recht nicht in dieser Dystopie des Kapitalismus. Die Hungernden der Welt denken nicht ans Klima, sondern ans Essen und die Raffenden stattdessen an den Profit. Und dann noch diese unendlichen organisierten Ideologiefraktionen, Gläubige, Ketzer, Querdenkende, Schwurbelnde, Nationalisten, Sozialisten, Kapitalisten, Radpendler, Autoreifenaufstecher, Floraschützer, Faunaschützer, Treckerfahrende, Regierende, Opponierende und Sektorzielverpassende. Was weiß ich? Ich würde ja glauben wollen. Aber hey, denen? Da höre ich doch lieber auf mein Bauchgefühl. Dann wird das schon. Denn die globalen Bedingungen sind nicht geklärt und Fakten nicht geteilt. Es gibt für nichts eine Garantie, es gibt nur jetzt oder nie oder verdammt in Ewigkeit. Es zählt nur diese Sekunde und nicht die volle Stunde. Raus aus Raum und Zeit, wusste schon der Gröni. Es gibt keine Garantie, dass es der Nachwelt tatsächlich was bringt, wenn ich mich einschränke. Wenn ich beispielsweise weniger Fleisch esse, hilft es den Tieren. Oder wenn ich keine Pestizide ausbringe, den Insekten. Jetzt. Direkt. Nicht irgendwann, möglicherweise vielleicht. Aber wo ist dieser weltweite Klimaplan zur Sicherung des Fortbestehens der Menschheit, dem sich alle Menschen aller Nationen verpflichtet haben? Noch nicht ganz fertig. Die Sachbearbeitenden sind gerade beim Autorennen, fliegen in den Urlaub oder Kreuzfahren jetzt. Oder brettern gerade mit 250 über die Autobahn. Kommende Generationen. Als ob. Wie viele Arten hat der Mensch bislang ausgerottet? Und seit wann machen wir uns Gedanken um den Arterhalt? Ich mutmaße, dass es den meisten um die Kinder und Enkelchen und in dem Zusammenhang um den Erhalt der Stammbaumlinie geht. Oder darum, ein Unternehmen weiter zu vererben. Früher war es eher das Königreich, Herzogtum, was weiß ich. Und denen waren die Nachbarskinder damals schon immer egal, geschweige gar die Plagen aus dem Nachbarland. Menschen führen seit Menschengedenken Kriege um irgendeinen Unsinn. Aber um den Arterhalt? Wohl kaum. Irgendjemand will irgendwas haben, kriegt es nicht und holt es sich deshalb mit Gewalt. Zack, viele Menschen tot. Arterhalt, absurder Gedanke. Dafür soll ich mich einschränken? Die jeweils letzte Generation könnte sich ja zum Beispiel auch für sich überlegen, ob sie die letzte bleibt, weil sie diesen weltweiten Klimaplan zur Sicherung des Fortbestehens der Menschheit nicht geschissen kriegt oder gegebenenfalls noch eine nachschiebt, also eine neue letzte Generation, weil das Klima noch so lala ist und sie sich um die Aussterbeentscheidung drücken wollen. Aber vielleicht regelt sich das auch von ganz allein, weil in absehbarer Zeit einfach irgendwas Unvorhersehbares passiert, wodurch neben den täglich aussterbenden Arten zufällig noch eine weitere Art auf diesem Planeten ausstirbt. Dann ist der Mensch weg und die Insekten so, yay! Bleib entspannt, deute ich daher mein Bauchgefühl. Das wird schon. Blöd nur, wenn mein letzter Gedanke im Angesicht meines Ablebens »Und dafür hast du dich jetzt eingeschränkt« wäre. Das würde mir echt den Tod vermiesen. Und mit diesem Zukunftsszenario endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 184 vom 25.04.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Ja, fast vergessen. Boomer oder Generation X? Ich bin hin und her gerissen. Was bin ich denn nu? Die einen sagen so, die anderen so. Nicht mal darauf können sie sich einigen. Und dann kommt ein unreflektierter, dreifacher Vater mit knapp 7.500 Folgen dann auf Blue Sky daher und pault gegen Boomer. Tja nun. K hat mich blockiert, weil er ein Problem damit hat, für unsere Rente den Klimaschutz und was weiß er noch aufzukommen hat. Wie wir bislang übrigens auch. Nennt sich Generationenvertrag. Und sich zu entscheiden, ob seine Kinder die letzte Generation sein wollen. Obwohl das eigentlich deren Entscheidung ist, weil er ein Problem mit diesem Vertrag hat. Und weil er sich nicht mit Kritik an seinem Weltbild auseinandersetzen mag, was vollkommen legitim ist. Dumm nur, er wird es müssen und seine Mädels auch. Weil beleidigen nichts hilft, blockieren nichts ändert, heulen auch nicht, wählen aber schon. Menschen argumentativ überzeugen auch. Genauso wie diskutieren, auseinandersetzen und Fakten teilen. Deshalb redet miteinander, auch wenn ihr andere Auffassungen habt. Nehmt die Position des anderen ein, versucht andere Positionen zu verstehen. Ihr müsst sie nicht akzeptieren, aber ihr solltet sie respektieren und vielleicht. Vielleicht hat die Menschheit eine Zukunft. Oder eben nicht. So what?